Hi Norman, mein Name ist Niklas von Vegan Curl Podcast. Willkommen zum Vegan Curl Podcast. Mein Name ist Niklas von www.vegancurl.de, wo ich euch zeige, wie ihr euren Traumkörper und optimale Gesundheit mit einer 100% veganen Ernährung erreicht. Von Ruckers mit Sprossen. Das, was du eben gerade gehört hast, das war mein Intro für meinen neuen Podcast, den ich machen will. Er nennt sich der Vegan Curl Podcast. Auf diesem Podcast möchte ich verschiedene Persönlichkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen wie Gesundheit, Fitness oder auch allgemein Erfolg im Leben interviewen. Ich möchte mit diesem Podcast den Zuhörern bewusst machen, dass auch Veganer gesund, fit und lustig sein können. Der nächste Grund ist, dass ich selbst extrem mit der veganen Ernährung gegen die Wand gefahren bin. Ich hatte einfach gar keine Ahnung, wie man sich richtig vegan ernährt. Deshalb will ich mit diesem Vegan Curl Podcast zeigen, wie man sich richtig ernährt, trainiert und allgemein das Leben lebt. Man muss nicht jeden Tag feiern und trinken gehen, um cool zu sein und auch nicht Tonnen Fleisch in sich reinschaufeln, um Muskeln aufzubauen. Wenn du dich jetzt fragst, ja, was hat das mit mir zu tun und was will der eigentlich? Dann sage ich dir, ich möchte gerne dich per Skype interviewen und dich fragen, wie und warum du vegan geworden bist, wie deine Ernährung und dein Training im Detail aussieht und was es gerade Neues bei dir gibt. Ich werde dann das Interview auf meinen Kanal, auf iTunes und meine Webseite stellen. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, und was habe ich jetzt für einen Nutzen davon? Einmal darfst du das Interview natürlich auf deinen eigenen Kanal stellen und somit auch deinen eigenen Zuhörern und Zuschauern geben. Und außerdem wirst du neue Kunden bekommen von anderen veganen Persönlichkeiten, die ich nach dir interviewen werde. Also, ich hoffe, ich konnte dich überzeugen. Falls du Zeit hast, schreibe mir einfach eine E-Mail auf an vegancurl.de@gmail.com oder antworte mir einfach auf YouTube. Okay, ich hoffe, dass du Zeit hast. Alles Gute, dein Niklas vom Vegan Curl Podcast. Nach mir wirst du jetzt mein geplantes Outro hören. Man sieht sich, dein Niklas. Falls euch der Podcast gefallen hat, vergesst nicht mir eine Bewertung auf iTunes zu geben. Helft mir dabei, die vegane und gesunde Nachricht für alle zugänglich zu machen. Für weitere Informationen und Fragen geht auf meine Webseite www.vegancurl.de. Haltet euch fit,